Fahren Sie fort, sagte ich und setzte mich an meinen alten Platz. Sonja runzelte missmutig über die Störung ihre schöne Stirn. Ich fürchte niemand, sagte der Mann. Du solltest sie fürchten, sagte Sonja, viel zu weich für meine Seelenruhe. Sie haben dir gedroht in der Stadt. Mein ganzes Leben hat man mir gedroht, sagte der Mann, fast verträumt. Der Abendwind trieb den Duft der Dolden aus dem Tal herauf. Eine Taube gurrte vom Turm herab. Eine der beiden Welten war unwirklich, dachte ich. Die seine oder die, die da rings atmete in Duft und Mondlicht. Aber diesmal ist das Volk um mich herum, sagte der Mann. Diesmal bin ich nicht der gejagte Jude aus dem Osten. Nun nehmen Sie mein Brot, denn Sie erkennen, dass es die richtige Nahrung ist. Ich neigte mich zu Sonjas Ohr und fragte sie, wie ihr Prophet heiße. Sie sagte es ohne Ironie. Sein Gesicht war von einem inneren Licht erleuchtet, und wie sehr ich in mir die Eifersucht spürte, so war doch zu viel Reinheit in diesem Mann, als dass ich mir billigen Spott erlaubt hätte. Sonja sagte ebenso leise, Toller, Ernst Toller. »Gehen Sie nicht zu früh in Aktion«, sagte der Mann, dessen Namen mir bis dahin unbekannt war. Er nahm dabei Sonjas Hand in die seine, erhielt sie, als wenn sie ihm seit Ewigkeit gehörte. »Ich würde Ihnen raten, ins Ausland zu gehen, gerade jetzt, um andere unsere Gesinnung kennenzulernen. Man hilft seinem Land nur, wenn man an alle Länder denkt, an alle.« Dies war das Ende. Zweige knackten, Erde und Steine polterten neben uns in den Abgrund. Es war, als wenn Wildsäue durch das Unterholz brächen. »Da ist der Bengel«, rief eine brutale Stimme. »Schlagt den Zacharias«, rief eine andere in schmierigem Humor. Zacharias nannte man jenen Apparat auf Jahrmärkten, wo Männer ihre Kraft ausprobierten, indem sie ein Stück Eisen durch einen Hammerschlag an einem Stock entlang in die Luft trieben. »Werft das Ungeheuer in die Wolfsschlucht«, sagte ein Dritter. Er war der Vertreter jenes deutschen Bierhumors, der Klassiker für seine Banalität benutzt, um zu zeigen, dass der Witzbold vor nichts zurückschreckt. »Es war der schlechteste Platz der Welt«, hörte ich Sonja sagen. Sie sah mich dabei mit Hass an. Einen Augenblick erschien es mir, als ob sie glaubte, ich hätte ihren Mann verraten. Meine Eifersucht muss mir eingegeben haben, sie solchen Verdachts für fähig zu halten. Die Buschknappen standen nun wie eine Mauer quer über den schmalen Zugang zur Plattform. Sie hatten Stöcke mit Eisenspitzen vor sich und stützten sich darauf, während sie lauernd auf Sonja und Toller niederschauten. Sonja war wie gelähmt. Der fremde Mann ging auf dem kleinen Viereck wie ein Löwe auf und ab, als wenn er eine Rede memorierte. Ich aber erkannte eben den Einberufer der Versammlung des Abends. Er stand vorn in der Mitte. Er war elegant gekleidet, er kniff die Augen halb zu und hielt den Stock an seinen dünnen Mund, als wenn er dem Stock zuflüsterte, wo er in den Schädel des Ungeheuers eindringen wollte, bevor die anderen Kumpane es in die Wolfsschlucht warfen. Ich sah ihn durch die herabhängenden Zweige, dann kam mir die Einsicht, wie dies zu lösen sei. Sie wollten Mord, aber sie würden in meiner Gegenwart sich beherrschen müssen. »Man mordet nicht, wo ich bin«, sagte ich halblaut. Eine körperlich fühlbare Entschlossenheit kam über mich. Sie hatte auch mit meinem Entschluss zu tun, Sonja nie wiederzusehen. Ich sprang von meinem Sitz und trat vor die Attentäter. Ein Schrei des Erstaunens begrüßte mich. »Was tun Sie denn hier?« Es war der Vorsitzende der Abendversammlung, der mich so anredete. Ich fühlte nichts als Scham, dass Sonja so recht gehabt hatte. Ich maß das gut rasierte, banale Gesicht mit kaltem Blick. Dann wusste ich, was ich zu tun hatte. Dieses Gesicht hörte nur auf eine Sprache. Die Eselsohren hinter ihm beachtete ich gar nicht. »Sie haben mir heute den Vorsitz des Bundes angeboten«, sagte ich, ohne meine Stimme zu heben. »Ich nehme an. Ich befehle Ihnen, sich zurückzuziehen.« Es waren die Bürgermeistersöhne, die vor mir standen. Plötzlich war mir das klar. Da waren sie wieder, die Unbelehrbaren. Sie konnten in ihren Kriegen bis an den Rand des Äquators kommen. Sie würden ihre Banalität nicht ausschwitzen dabei. Ihre einzige Waffe war immer Gewalt. Ich sah Tollers ruhiges Gesicht. Was immer den jungen Revolutionär verwirrte, und ich fand, dass er mich mehr verwirrt als aufgeklärt hatte, aber die Antwort war nicht, ihn einen Berg hinunterzuwerfen. Ich glaube an die Macht des heiligen Zorns. Man hätte auch Hitler gegenüber viel mehr Zauber anwenden sollen. Gangster glauben an Beschwörer und Hexen. Der Mann vor mir klappte die Hacken zusammen, grüßte, indem er seinen Mordstock an seine Stirn führte, und wich dann zurück durch seine murrenden Gehilfen, die Eselsgesichter. »Ich überlasse ihn Ihnen«, sagte er noch. Als ich mich zu Toller und Sonja umdrehte, ging mir auf, dass der Buschknappe überzeugt war, dass ich den bleichen Juden auf meine Art umbringen wollte. Es war zu grotesk, wieder zu erleben, wie die Bürgermeistersöhne nur in eine Richtung denken können. Sonja drückte mir die Hände. Ich zog sie schnell zurück. »Ich kam mir wie in einer Mausefalle vor«, sagte ihr Freund. »Ich schämte mich. Ich hatte den Mann gerettet, weil ich am Abend mich zu den Bürgermeistersöhnen geschlagen hatte. Ein peinlicher Sieg. Ich verlor Sonja endgültig durch diese Szene. Ich wollte nicht diesen Dank. Ich würde mich nicht mehr zeigen vor ihr. Ich brauchte nur noch ein Abgangswort. Es fiel mir schnell ein. »Sie sehen, worauf diese da hören«, sagte ich zu Toller. »Auf Anschnauzen, auf Befehle. Wie wollen Sie mit denen da die Wahrheit suchen? Oder die Grenzen wegwischen vom Antlitz der Erde? Die ziehen hier Grenzen durch unseren eigenen Schlosspark.« Ich zeigte an die Rampe des Abgrunds, wo für Minuten nun sein Tod gehockt hatte. »Gute Nacht, Sonja.« Sie antwortete nicht. Ich sah sie nie wieder. »Warum fragte ich nach seinem Namen?«, dachte ich am nächsten Tag. »Will ich ihm wieder begegnen? Vielleicht hat er recht mit den Grenzen. Jetzt nach Paris gehen? Was geht mich die Deutsche Republik an?« Es braucht eine Zeit lang, bis ein Jüngling eine politische Konzeption formt. Mich hatte man aus einem Niemandsland in den Sturm einer Revolution gerufen. Ob zum Vorteil oder zum Nachteil. Ich folgte den Rufen, wenn die Stimme warm genug tönte. Gefühle leiteten mich. So wurde es ein Weg des Zickzack. Um 5 Uhr nachmittags hörte ich einen Kolleg des Soziologen Alfred Weber. Es war kein Kolleg, sondern eine politische Anklage gegen die, die später meine besten Freunde werden sollten, die Kommunisten. Er erzählte, dass er diesen Tag erwartet habe, mit seiner ganzen Seele. Es war seltsam, den Soziologen und Statistiker von seiner Seele reden zu hören. Aber er weckte meine. Er sprach von der Republik. Nun könnte es endlich deutsche Bürger geben, keine Untertanen mehr. Selbstständige Wesen, Männer und Frauen, die ihr Geschick selbst in die Hand nehmen. Es sei Hoffnung in Deutschland, junge Hoffnung. Eine junge Republik, endlich eine Chance. Dann senkte er die Stimme. Eine Republik von Gesindel und Abenteuern gefährdet, kaum dass sie geboren ist. Das Kind wird erstickt, jetzt, da es zu atmen beginnt. In Berlin geschieht der Mord. In diesem Augenblick, da wir hier harmlos reden. Er hob seine Stimme wieder. Wenn ich jung wäre, ich führe heute noch hin. Die Stimme hatte den Glanz eines Moses, der auf dem Berg Horeb angekommen, seine Ohnmacht erkennt, aber auch die Zukunft seiner Kinder gewahrt sieht, wenn unten im Tal die eine letzte Schlacht noch geschlagen wird. Eine starke Stimme, eine ohnmächtige Stimme. Sie hat sich später mehr als stark erwiesen. Weber hat auch den Zweiten Weltkrieg erlebt, und was er nach der Niederlage nun 1947 sagte, war nicht weniger prophetisch, obschon mir beim Lesen der lähmende Gedanke kam, wie oft noch wird er sprechen müssen, bis dieses Deutschland aufwacht und ihm folgt. Damals, 1918, war mein Entschluss sofort gefasst. Ich wollte für ihn nach Berlin gehen. Nicht anders dachte ich. Es scheint mir heute, dass man nur mit 20 Jahren so viel plötzliche Gläubigkeit entwickeln kann. Es war nichts Lächerliches, in dem Gedanken allein nach Berlin zu gehen und die Republik zu retten. Dass es hieß, idealistische Revolutionäre wie Karl Liebknecht zu töten, kam mir nicht in den Sinn. Dass an meiner Seite wieder die Bürgermeistersöhne erscheinen würden, ahnte ich nicht. Dass Tausende massakriert werden würden, die eine bessere Republik wünschten als die, welche Hindenburg eben hatte erdulden müssen, leugnete ich, bis ich die Leichen sah hinter den Papierballen des Zeitungsgebäudes vorwärts. Ich wollte nur das Gesindel aus Berlin wegtreiben, dann würde ich Berlin der neuen Regierung überlassen. Ich ging zu einer jüdischen Freundin, Flora Spier, um Rat zu holen. Die sah mich erst groß an, dann riet sie mir ab. Schließlich sagte sie mit ihrer dunklen, weisen Stimme, »Es scheint, Sie müssen gehen.« Sie sagte es mit der Zartheit einer Frau, die liebend einsieht, dass ein Mann viel Unfug in seinem Leben begeht und dass ihn dabei etwas Stärkeres treibt als Vernunft. Immer hat eine Frau so an der Tür meiner Lebenswenden gestanden und ihr Wort war die letzte Bestätigung, dass ich recht tat. Alle Irrtümer bekamen ihre charmante Absolution, bevor ich sie beging. Flora S. gab mir das Reisegeld, eine Servelatwurst aus ihrem Eisschrank, zwei Birnen, die sie gerade gekauft hatte, und ein paar Socken, die sie mir hatte zu Weihnachten schenken wollen. »Was ist Weihnachten?«, sagte ich, und sie nickte traurig. Ich packte ihre Gaben zu Hause mit einem Hemd in eine grüne Feldtasche und reiste in der Nacht noch ab. Es ist heute für mich ein vielsagendes Symbol, dass alle meine Erinnerungen, die ich von diesem nun beginnenden Abenteuer habe, in der Nacht sich abspielen. Nichts blieb mir, das ich im hellen Licht erinnern könnte. Ich bin sicher berechtigt zu sagen, dass mein Gedächtnis sich die rechte Farbe gewählt hat. Wenigstens kann so viel gesagt werden, dass mein Denken in jenen wilden, zerrissenen Tagen um die Wende des Jahres 1918 zu 1919 im Halbdunkel lag. Es war eine Suche nach dem Land Utopia und die Gläser meiner Laterne waren trübe. Die Jugend von 1947 dämmert, tastet, tappt in demselben unklaren Licht. Die Schreie ihrer gefallenen Kameraden füllen halb ihre Ohren. Die Trauer über einen Krieg, dem nach seinem Ende der Sinn noch mehr fehlt als während des Kampfes, hüllt sie alle in die Nacht der Ungewissheit und der verborgenen Schuld. 1947 haben sie keine Utopie mehr vor sich, die sie trösten könnte. Sie können auch nicht einfach eine Reisetasche nehmen, eine Wurst und zwei Birnen hineintun und in einen Bürgerkrieg hineinfahren. Es gibt keine Servelatwürste. Das ist der entscheidende Unterschied der beiden Kriege und der beiden Generationen. Ich ging aus dem Irrenhaus von Waldbröl nach Hause als Kriegsgegner und von dort in eine blutige Revolution. Mein Sohn, 1943, zog vor, in einem Hospital zu sterben an einer Krankheit, als dass er wieder gesund würde und anfangen müsste zu töten, wen er nicht kannte und sogar geheim liebte. Denn jenseits der Gräben des Feindes war sein Vater, sein einziger Freund. Seine junge Seele war ohne Hoffnung. Ich zog mit den Wünschen einer Frau in die Einsamkeit der Berliner Straßenkämpfe, um den Krieg gegen die wahren Kriegsstifter fortzusetzen und eine junge Republik zu retten. Es war ebenfalls Nacht, als ich in Frankfurt eine Postkarte kaufte, sie an Professor Weber adressierte und darauf schrieb: »Ich bin Ihrer Aufforderung gefolgt und auf dem Weg nach Berlin. Wenn Sie nicht mehr von mir hören, wird irgendetwas passiert sein. Nehmen Sie es nicht wichtig und lassen Sie sich nicht bewegen, meinen Eltern Nachricht zu geben. Das Gute an dieser Sache ist, dass ich wie im Felde fühle, wieder anonym, ohne Gesicht, aber mit einem Sinn klopfend im Herzen. Deshalb Dank, was auch immer dabei herauskommen wird.« Ich warf die Karte in der Altstadt nahe dem Goethehaus ein, das heute in Trümmern liegt. Auch das unterscheidet die Jugend meines Sohnes von der meinen. Das Goethehaus stand unberührt, als unser Raubkrieg zu Ende war. Berührt war nur die Kathedrale von Reims. Eine Stunde später war ich im Zug nach Berlin, auf der Suche nach Utopia. Vom ersten Augenblick an umgeben von Mördern.